CD Nummer 5. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Für viele Biologen ist die Lehre vom tüchtigsten und von der überragenden Bedeutung des Konkurrenzkampfs heute einfach gegenstandslos. Evolution, so glauben sie, ist eher ein gemeinsames, schöpferisches Spiel. Bei diesem Spiel entwickeln sich sowohl die Organismen als auch die Umwelt. Man spricht hier vom Driften. Die Umwelt ändert sich kontinuierlich und schafft dabei kontinuierlich neue mögliche Lebensräume, in welchen sich Lebewesen entwickeln können. Und wie sich irgendeine Spezies entwickelt, hängt von ihren inneren Bedürfnissen, ihrer Neugier und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ab. Ledyard Stebbins zum Beispiel schreibt: Die heutigen Evolutionisten beschreiben die Evolution nicht mehr als eine Abfolge von Konkurrenzkämpfen, sondern eher als eine Serie von Spielen, die gespielt werden, weil sie sich anbieten. Ein anderer Autor meint, das Naturgeschehen erinnere weniger an bitterernsten Kampf als an eine herrliche Balgerei. Und wir Menschen sind ein Teil dieser herrlichen Balgerei. Der Irrglaube an Konkurrenzkampf, Überleben des Tüchtigsten und Eigeninteresse als wichtigste Triebfedern der Evolution steht dem Erkennen und Entwickeln unserer Anlage zu positiven Gefühlen sehr im Wege. Halten wir einmal die Anschauung eines Menschen dagegen, der aus einer ganz anderen Kultur mit einem ganz anderen Menschenbild in den Westen kam. Chögyam Trungpa Rinpoche schildert, was er hier im Westen vorfand. Für mich als Kind einer Tradition, die das Gute im Menschen betont, war die Begegnung mit der abendländischen Tradition der Erbsünde einigermaßen schockierend. Es scheint, dass der Gedanke der Erbsünde nicht nur in den religiösen Traditionen des Westens allgegenwärtig ist, sondern das gesamte westliche Denken, insbesondere das psychologische Denken, durchzieht. Patienten, Theoretiker und Therapeuten hängen offenbar gleichermaßen an der Idee irgendeines Urfehlers, der die Ursache späteren Leidens bildet, eine Art Strafe für diesen Fehler. Man findet ziemlich durchgängig ein Gefühl von Schuld oder Verletztsein vor. Ganz gleich, ob die Leute tatsächlich an die Erbsünde oder überhaupt an Gott glauben, sie haben anscheinend alle das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und dafür jetzt bestraft zu werden. Dieser schädliche Gedanke, dass etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist mit der menschlichen Natur, ist ein Erbstück der Kirche, das in unserer Gesellschaft durch Fehlinformation über Darwins Evolutionstheorie verewigt wurde. Es trifft einfach nicht zu, dass die menschliche Natur und Natur überhaupt durch Aggression, Gewalttätigkeit und brachiale Verdrängung der Schwachen durch die Starken gekennzeichnet ist. Und viele Biologen erkennen jetzt, dass die Vorstellung von Evolution durch erbarmungslosen Konkurrenzkampf geradezu peinlich naiv ist. Aber wie hat denn nun das aus Millionen von Arten bestehende Gewebe des Lebens so lange existieren und gedeihen können, wenn nicht durch Konkurrenzkampf? Nun, wenn das Gegeneinander keine plausible Erklärung bietet, wie wäre es dann mit dem Miteinander? Kooperation, gegenseitige Hilfe, Fürsorglichkeit, Freundlichkeit, all das erleben wir täglich. Menschliche Gesellschaften wären ohne sie unmöglich. Und die ganze herrliche Balgerei der Natur wäre unmöglich ohne Kooperation, ohne eine tiefe Übereinstimmung zwischen den Organismen. Die Schulbiologie und die Wissenschaftsautoren haben praktisch übersehen, dass es Kooperation überhaupt gibt. Die Ökologen sagen jedoch, sehr viel häufiger als Konkurrenzkampf beobachteten sie bei Pflanzen und Tieren, dass Kampf gemieden wird, wo immer das möglich ist, und dass gegenseitige Unterstützung oder Zusammenarbeit viel häufiger anzutreffen sei. Der Zug zu Partnerschaften und kollaborativen Arrangements, schrieb der bekannte Biologe Louis Thomas, ist vielleicht die älteste und stärkste Kraft in der Natur, ihre Grundkraft. Es gibt keine freilebenden Geschöpfe, die für sich allein leben. Jede Lebensform ist von anderen abhängig. Sogar Organismen verschiedener Arten dienen einander auf vielerlei Weise. Beispielsweise bieten sie Unterkunft. Manche Krabbenarten leben im Enddarm von Seeigeln. Oder sie helfen einander bei der Nahrungsbeschaffung. In Afrika verbünden sich der Honigkuckuck und der Honigdachs bei der Suche nach Bienennestern und anschließend verzehren sie gemeinsam die Beute. Solche Partnerschaften können so eng sein, dass keiner der Beteiligten allein überleben könnte. Ein Beispiel sind die Flechten, die man in grünlichen oder bläulichen Flecken auf blankem Gestein oder als bartartigen Bewuchs an Bäumen vorfindet. Man hielt sie lange für eine eigene Spezies, bis sich herausstellte, dass sie ein Kooperationsarrangement zwischen Algen und Pilzen darstellen. Die Kombination, die Flechte, verhält sich ganz anders als der Pilz oder die Alge allein. Weder Pilz noch Alge könnten aber allein auf nacktem Gestein überleben oder es gar aufschließen, um die lebensnotwendigen Mineralien zu gewinnen. Für sich allein können der Pilz und die Alge nur in relativ eng umgrenzten Lebensräumen existieren, aber zur Flechte vereinigt findet man sie in Wüsten wie in Regenwäldern von Alaska bis in die Tropen. Und innerhalb ein und derselben Art ist Kooperation eher die Regel als die Ausnahme. Die meisten Tiere leben und jagen zusammen. Sie beschützen einander und spielen in Gruppen. Erinnerst du dich an Kropotkins Krabben? Oder nimm die afrikanischen Elefanten. Wird eine Kuh oder ein Kalb verletzt, so lassen die übrigen Mitglieder der Herde, angeführt von der ältesten Elefantenkuh, nichts unversucht, um dem verletzten Tier zu helfen und es aus der Gefahrenzone zu bringen. Vielfach behandeln Tiere einander wie ihresgleichen, auch wenn sie biologisch überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Es kommt auch vor, dass ausgewachsene Tiere sich um Jungtiere kümmern, die nicht ihre eigenen sind. Pinguine beispielsweise müssen täglich ihr Brutrevier verlassen, um im Meer zu jagen. Nur einige der Erwachsenen bleiben zurück, um sich um die Jungen zu kümmern. Es hat etwas von einem Kindergarten.